Hadith Nummer 119. Abu Huraira berichtete: Ich sagte, O Gesandter Allahs, ich höre viele Hadithe von dir, doch vergesse ich sie wieder. Er sagte, Breite dein Gewand aus. Ich hatte dies getan, und er machte mit seinen Händen eine Bewegung, als füllte er etwas in mein Gewand. Dann sagte er, Nun lege seine Enden übereinander. Das tat ich, und seither habe ich nie mehr etwas vergessen.